Deutsche Volksgenossen, hier an Rhein und Ruhr, im Arbeitsherzen Deutschlands, war einst unser Kampf gemäß der Dichte der Menschen und der Schwere ihrer Arbeit mit am härtesten im ganzen Reiche. Und ich weiß, dass auch heute die meisten dieser arbeitenden Menschen es noch nicht leicht haben, in ihrer Arbeit zu ringen. Dass sie noch immer zu den schwierigsten Umständen, die ihr Brot verdienen müssen. Die letzten Deutschen, welche noch der Lage des Arbeiters verständnislos gegenüberstehen, würden sich in ihrem Denken wandeln, wenn sie nur einmal etwa in einen Steinkohlenschacht des Ruhrgebietes einführen, wenn sie sehen, wie dort deutsche Volksgenossen jahrzehntelang ohne Sonnenlicht, ohne genügend Luft, die Lunge voller Kohlenstaub, teilweise in liegender Stellung und unter unerhörten Gefahren arbeiten, bei im Vergleich zu alledem nach wie vor härtesten Böden. Dass trotzdem gerade unter den Arbeitern die treuesten Anhänger Adolf Hitlers stehen, ist ein Beweis, dass es dem Führer gelang, das Wort wahrzumachen, welches sagt, dass Deutschland am reichsten sein wird, wenn Deutschlands ärmster Sohn auch dessen treuester Sohn ist. Diese Tatsache bildet das Fundament zum Aufbau des neuen Reiches, so wie der arbeitende Mensch an sich das Fundament des Nationalsozialismus ist. Wenn trotz der Härte des Daseinskampfes und obwohl der Nationalsozialismus dem Arbeiter materiell noch wenig gegeben hat, dieser innerlich beim Nationalsozialismus steht, so beweist dies seinen gesunden Blick für die Wirklichkeit. Für das, was möglich ist beim Aufbau eines Reiches und seiner an der Grenze des Zusammenbruchs gewesenen Wirtschaft. Es beweist, dass er verstanden hat, dass eine Gesundung nicht innerhalb eines Jahres und weniger Monate sich für den Einzelnen erheblich auswirken kann. Dass wir vielmehr glücklich sein müssen, wenn in so kurzer Zeit bereits über 4 Millionen Volksgenossen wieder zur Arbeit und Brot gekommen sind, während der Führer 4 Jahre Zeit sich aufgedungen hat, die Arbeitslosigkeit ganz zu beheben. Der Arbeiter weiß, dass er im Verzicht auf höheren Lohn sein Opfer bringt zugunsten derjenigen, die an neu geschaffenen Arbeitsplätzen stehen. Gerade diejenigen, die selbst arbeitslos waren, wissen, wie hoffnungslos der Tag ohne Arbeit darin. Und sie wissen, was es heißt, wieder irgendwie mitschaffen zu können und sei es auch nur für Werte, die erst später uns oder unseren Kindern zugute kommen. Arbeit ist Aufbau, Arbeitslosigkeit Zerfall. Der Arbeiter weiß heute auch, dass die politische Bereinigung, die Vernichtung der Organisationen, zu denen er sich einst selbst rechnete, Voraussetzung war für die wirtschaftliche Gesundung. Deutschland bereitet Partei das politische Leben mit dem Erfolg, dass sich 30 Deutsche jeweils als politische Feinde gegenüberstanden. Zwar rangen diese Parteien schon lange nicht mehr einzeln um die Macht in Deutschland, sondern sie bekämpften 29:1 die NSDAP und wiederum 29:1 luden sie das deutsche Volk ihnen ab, ins Misstrauen, in eine Feigheit hinein, die das Reich außenpolitisch wehrlos gemacht und in die Abhängigkeit von jeder launischen Regung des Völkerbundes oder einer fremden Regierung gebracht hatte. Was ist heute? Nicht eine einzige Partei im alten Sinne regiert mehr in Deutschland, sondern die nationalsozialistische Bewegung. Als Ausdruck des gesunden deutschen Menschenverstandes ist die Richtung gegen für alles politische Ziel. Einheitliche Ziele, für die heute die zusammengefasste Kraft des deutschen Volkes eingesetzt werden kann, werden erreicht durch das Kommando eines Willens. Deutschland ist außenpolitisch wieder in die Lage eines Staates zu kommen, der anfängt, eine Rolle zu spielen, wie sie eines großen Volkes würdig ist. Wir Nationalsozialisten haben das Recht, dankbar und stolz darauf zu sein, dass es Adolf Hitler gelungen ist, dem deutschen Volk vor sich selbst und vor der Welt die Ehre wiederzugeben. Früher wurde auch die gute Absicht einer Reichsregierung unwirksam durch offene und stille Opposition der Länderregierung. Heute ist die Zentralmacht der nationalsozialistischen Regierung selbstverständlich. Ihren Befehlen gehorcht das ganze Deutschland. Auf keinem Gebiet des öffentlichen Lebens, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft, in der Politik aller Schattierungen bis zur Sozialpolitik herrschte früher eine klare historische Linie. Weder für die einzelnen Gebiete noch gar für ihren harmonischen Zusammenklang war Wille und Ziel vorhanden. Kein schöpferischer Mensch in Deutschland wusste, wofür er strebte, wofür er arbeitete, mit welcher großen Linie des deutschen Schicksals er seine Ziele aufstecken konnte. Jeder vegetierte geistig von einem Tag zum anderen. Jeder versuchte, sein Recht auf den Tag zu behaupten und war gegenüber dem Schicksal, das Deutschland heißt, klein, weil er das Sinnlose seines Tuns doch innerlich spürte. Erst als die wenigen ersten Kämpfer des Nationalsozialismus für die deutsche Nation Wege in Zukunft erkannten, erst da zog wieder Sinn in das deutsche Geschehen. Heute sieht der Künstler wieder die großen Pflichten, die er seinem Volk gegenüber hat. Sein Schaffen wurzelt wieder in seinem Volk. Er kann in den beglückenden Mitteln gestalten, dass sein Wirken fruchtbar ist für Deutschland. Wissenschaftler und Wirtschaftler, die einen Hauch verspürt haben vom nationalsozialistischen Wesen, können sich wieder bewusst sein, welches der Sinn ihrer Arbeit ist. Es pflegt sich der Einzelne erst nur über die Dinge des politischen Alltags. Er fühlt vielmehr sein Leben wieder auf größere Ziele eingestellt. Der Führer hat dem Leben der Deutschen wieder einen Sinn gegeben. Was aber wäre geworden, hätte der Nationalsozialismus den Kampf um die Macht nicht siegreich beenden können? Was wäre geworden, hätte der Versuch des Auslandes durch wirtschaftlichen Boykott den Nationalsozialismus in Deutschland zu vernichten Erfolg gehabt? Wirklichkeit wäre geworden, was in den Plänen des Karl-Liebknecht-Hauses vorgesehen war. Die Besten des Volkes hätten an irgendeiner Gefängnismauer ihr Leben beendet. Die Regierung in Deutschland, soweit sich eine solche überhaupt hätte bilden können, wäre durch Beauftragte fremder Mächte gebildet worden. Zerschlagen wäre das Heer, zerschlagen wäre die Wirtschaft, die Lebensbasis des Volkes. Die deutsche Jugend, deren hoffnungsvoller Idealismus heute unser ganzes Glück ist, wäre das Opfer einer asiatischen Rebellion geworden. Als sichtbares Zeichen solchen Unterganges würden fremde Heere auf deutschem Boden die Machtansprüche fremder Nationen zum blutigen Austrag bringen. Das wäre nach unserem festen Glauben Deutschlands Schicksal gewesen. Hätte nicht am 30. Januar 1933 Adolf Hitler die Zügel des Reiches übernommen. Wäre nun seit diesem 30. Januar nur das Problem der Arbeitslosigkeit in Angriff genommen worden und wäre bis zum heutigen Tag leider nichts erreicht als die Wiedereingliederung von Millionen deutscher Volksgenossen in den Kreis arbeitender Deutscher, so hätte damit allein der Nationalsozialismus bewiesen, dass er zur Macht berufen ist. Und hätten wir nur den Millionen unserer deutschen Jungen und Mädels den neuen Glauben an sich und ihr Volk in die Herzen gelegt, ihnen den Mut zur Selbstgestaltung ihres deutschen Schicksals auf den Weg gegeben, so könnten wir allein daraus erkennen, wie zielrichtig unser Weg bis zum 30. Januar gewesen ist. In der Vielzahl der seit der Machtergreifung errungenen Erfolge zeigt sich die Kraft des deutschen Volkes, an die wir immer geglaubt haben und glauben werden. Das deutsche Volk ist dabei, große Autobahnen zu bauen, die die Römerstraßen in unseren Tagen an die Römerzeit erinnern, kommende Geschlechter nach Jahrhunderten an die Hitlerzeit erinnern werden. Das deutsche Volk ringt in Notjahren der Erde und dem Meer neuen, fruchtbaren Boden ab. Auf dem Gebiete der Technik müht es sich, ihn zu führen, in der Welt zu bleiben, wie in Wissenschaft und Kunst. Ich will nicht weiter jede Einzelheit erwähnen, die Deutschlands Verwandlung durch den Nationalsozialismus zeigt. Im Grunde dokumentiert diese Verwandlung in allem den Beginn der Überwindung des rein materialistischen Denkens. Dass wir die Organisationen des Marxismus als die Brutstätten materialistischen Denkens zerschlagen haben, ist eine revolutionäre Tat, die die äußere Kraft unserer Bewegung zeigt. Wie lächerlich geht sich all diesen gegenüber der Nörgler ab. Er sieht etwas Großes, das er nicht begreift, und zu dessen Ausmaß er nicht aufnahmefähig ist. Eine vergangene Zeit hat ihm die innere Größe genommen, die Voraussetzung ist für das Begreifen des Geschehens in unserem Tag. Der Nörgler, meine Volksgenossen, muss ja da sein, denn wo sollen alle diejenigen geblieben sein, von deren Nörgeln einst 30 Parteien gelebt haben? Wenn damals 30 Deutsche, jeder in seiner eigenen Partei organisiert, vom Nörgeln lebte, welches Wunder wäre schon geschehen, wenn wir heute nur auf 30 Deutsche einen Nörgler hätten? Die ewigen Besserwisser können ja einfach nicht Schritt halten mit uns. Wir sprechen eine neue Sprache. Wir denken in neuen Gedanken und handeln neue Taten. Seien wir nachsichtig mit denen, die das Schicksal zum Abseits stehen, zum Nichtverstehen, zum Nichtkönnen verdammt hat. Aus welcher Gedankenwelt heraus und in welcher Sprache die Böswilligen daherreden, das zeigen uns ihre Blätter, die draußen in der Emigration entstehen. Dieser Blätter einziger Wert für uns liegt ja darin, dass sie uns erinnern an die Art, mit der einst im Vornationalsozialismus in Deutschland Politik gemacht wurde, welche Orgien damals Lügen und Braten feierten. Es ist eine fremde deutsche Sprache, in der man dort spricht. Es sind Begriffe, die für das Volk wesenlos geworden sind. Und es sind Argumente, die das Volk lächeln machen. Jedes Mal, wenn ich ein solches Blatt in die Hand nehme, um vielleicht doch irgendwo eine Kritik zu finden, die ich anerkennen könnte, habe ich nach der Lektüre das Gefühl, es war wirklich verlorene Zeit. Wir haben heute wahrhaftig Besseres zu tun, als uns mit diesem abgebrochenen Wortschwall zu befassen, als diesem oft geradezu hysterischen Gegeifer unser Ohr zu leihen. Die Natur hat uns die schöne Gabe des Vergessens für diejenigen gegeben, die dort aus der Fremde Kritik üben an jenem Lande, das sie verließen, weil ihr schlechtes Gewissen sie hinaustrieben. Lehnen wir eine Auseinandersetzung mit diesen Kritikern ab, so sind wir andererseits jeder Art sachlicher Kritik, die dem Wesen nationalsozialistischen Denkens entspricht, zugänglich, sofern sie auf geeigneten Wege vorgebracht wird. Niemals aber darf diese Kritik auf Straßen und Märkten allen Unberufenen in die Ohren geschrien werden, zur Freude aller Feinde des neuen Deutschlands. Jeder, der öffentlich oder am Stammtisch Kritik übt, sei sich bewusst, dass er damit den Gegnern seines Volkes Beihilfe leistet und oft vielleicht nachsagt, was Agenten und Provokateure böswillig unter dem Volk verbreiten. Umso mehr aber müssen wirkliche nationalsozialistische Führer dafür Sorge tragen, dass berechtigte Kritik dorthin durchdringt, wo die Möglichkeit besteht, Besserung zu schaffen. Ich erwarte von den Führern des Nationalsozialismus, dass sie mit offenen Augen und offenen Ohren durch den ihnen anvertrauten Befehlsbereich gehen und alles, was der Kritik wert ist und durch Kritik geändert werden kann, nach oben melden, wobei sie auch der nüchternen Selbstkritik nicht vergessen mögen. Wir Nationalsozialisten sind eine große deutsche Familie. Jede Familie hat auch ungeratene Kinder. Parteigenossen und Volksgenossen, eine Millionenorganisation mit nur vollkommenen Führern ist undenkbar auf dieser Welt. Daraus ergibt sich natürlich auch, dass an den Maßnahmen mancher Unterführer Kritik nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig sein kann. Es darf keiner, der berechtigte Kritik an zuständiger Stelle vorbringt, die übrigens aber zur Bewegung gehört und seine Arbeit für die Bewegung geleistet hat, deswegen in irgendeiner Form benachteiligt wird. Ich bin mir bewusst, bei jeder großen Massenbewegung stellt sich hin und wieder heraus, dass ein Unterführer an einen falschen Platz geraten ist. Selbstverständlich wird von uns dann eingeführt. Jeder, der ehrlich mithelfen will am Wiederaufbau, ist uns willkommen. Wir verbitten uns aber die Kritik derjenigen, welche einst an Stellen standen, an denen sie hätten beweisen können, dass sie die Probleme besser zu lösen verstehen als wir und die Versagten, den Niedergang nicht aufzuhalten vermochten. Wenn wir heute an die Lösung dieser großen Probleme gehen, kommt es nicht auf die Kritik an, sondern auf die Mitarbeit. Es gebe sich das Ausland nicht der trügerischen Hoffnung hin, die Stimmung in Deutschland hätte sich irgendwie geändert. Heute genauso wie im November 1933 könnte die nationalsozialistische Führung, wenn sie es für nötig hielte, das deutsche Volk befragen, ob Deutschland zum Nationalsozialismus steht oder nicht. Und unsere Gegner würden heute mindestens die gleiche Enttäuschung erleben wie bei der damaligen Abstimmung, vor der sie ein klägliches Ergebnis glaubten, prophezeien zu können. Mögen sich im Übrigen die fremden Staaten, die unsere Gegner sind, keiner Täuschung hingeben. Ein Abtreten des Nationalsozialismus von der politischen Bühne des deutschen Volkes würde nicht etwa Deutschland in erneute Abhängigkeit von allen Wünschen der betreffenden Regierungen bringen, sondern am Ende dieser Entwicklung stände ein europäisches Chaos. mit einer neuartigen Brutalität würde der Bolschewismus in Deutschland Einzug halten. Durch einen etwaigen deutschen Bolschewismus könnte auch die bolschewistische Revolution in Russland keinen Vergleich bilden. Erinnern wir uns doch, dass in München während 4 Wochen bolschewistischer Herrschaft Männer und Frauen deshalb als Geiseln hingemetzt wurden, weil man sie für die Verbreitung antisemitischer Flugblätter verantwortlich machte. Die Folge einer Bolschewisierung Deutschlands wäre eine weitere Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Welt und damit verbunden eine weitere Aufnahmebereitschaft, besonders der Industriestaaten, für die marxistisch-chaotische Pest der Erde. Das möge sich jeder Politiker vor Augen halten, der mit dem Gedanken einer Überwindung des Nationalsozialismus in Deutschland spielt. Angesichts dieser Gefahr, die einer Naturkatastrophe gleich Deutschland drohen würde, kann man nur die ewig Vorgestrigen belächeln, die glauben, der Nationalsozialismus könne durch eine Monarchie oder durch die Führung bewährter konservativer Kräfte abgelöst werden. Dass weder bewährte Konservative noch hoffnungsfrohe Monarchisten Bedeutung gewinnen, davor soll uns unsere derzeitige Aktion sichern. Zu einer besonderen Vorsicht möchte ich jene idealistischen Leichtgläubigen mahnen, die manchmal in der Erinnerung an den Heroismus und die herrliche Kameradschaft in den Kampfzeiten der Bewegung dazu neigen, sich Provokateuren zuzuwenden, die Volksgenossen gegeneinander zu hetzen versuchen und dieses verbrecherische Spiel mit dem Ehrennamen einer zweiten Revolution bemänteln. Wir wissen, dass im Laufe der langen deutschen Geschichte ausländische Mächte Deutschland immer wieder durch Deutsche bekämpfen ließen. Es ist historische Tatsache, dass der Umsturz von 1918 vorwiegend durch das Ausland finanziert und durch seine Agenten vorangetrieben wurde. Was ist näherliegend, als dass die Gegner des heutigen Deutschlands versuchen, es mit gleichen Methoden zu bekämpfen und unter dem Namen einer zweiten Revolution eine Revolte gegen die nationalsozialistische Revolution inszenieren möchten. Sie übersehen nur eins, dass sie sich heute einem politisch geschulten Volk gegenüberfinden. Revolutionen in Staaten mit komplizierten, modernen Wirtschaften, an denen das Leben der Völker hängt, können nicht nach Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert oder nach dem Muster der alljährlichen Revolutionchen kleiner, exotischer Republiken gemacht werden. Glaubt mir, der Führer hätte auch ein blutiges Spiel in diesem Sinne durchführen können, ohne Rücksicht auf die praktische Wirklichkeit. Wer hätte ihn hindern wollen? Aber der Führer hat auch hier eine Katastrophe verhindert, die Revolutionsspieler in ihrer Leichtfertigkeit erst sehen würden, nachdem sie hilflos vor dem selbstverschuldeten Trümmerhaufen stehen. Auch einst in jener Entwicklungszeit zur nationalsozialistischen Revolution gab es genügend Parteigenossen, die in ihrem beschränkten Verstand glaubten, es besser machen zu können. Sie alle wurden eines Tages belehrt. Wer beispielsweise planen und praktisch arbeiten, an den für die Jahrhunderte gebauten Autobahnen mitarbeitet, leistet mehr für die deutsche Revolution, als wer da glaubt, in blutrünstiger Rede über seine Impotenz hinwegtäuschen zu können. Wie es in der Vergangenheit war, so wird es auch in Zukunft bleiben. Es kann der Nationalsozialismus seine Aufgaben nur lösen, seine Taten nur vollbringen, wenn der deutsche Arbeiter geschlossen und treu zur nationalsozialistischen Führung steht. An der Front ist der Nationalsozialismus entstanden. Aus dem Fronterleben wuchs unsere weltanschauliche Idee, die heute Deutschland beherrscht.